heute tun? Das ist die Frage. Lass den Ärger endlich mal zu Haus. Fremde Länder zu entdecken, muss doch kein Interesse wecken. Heute fahren wir in die Welt hinaus. Neulenkbach, zweites Buch, von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 9, das Zwickernetzwerk. Wann der Begriff Zwicker genau aufgekommen war und welchen Ursprung er hatte, ist nicht genau überliefert. Es gilt jedoch die Vermutung, dass die ersten der Aufständischen die damaligen Reichsbahnbeamten und regimetreuen Gruppen so zu bezeichnen pflegten. Gewissheit könne es in diesem Fall jedoch keine geben, da nach den ersten Säuberungsaktionen, die nach der Machtergreifung der Zwicker großflächig stattgefunden hatten, sämtliche Aufwiegler von damals ausnahmslos ausgemerzt worden waren. Es war ein wahrliches Massaker, dessen Brutalität und menschenverachtende Unbarmherzigkeit, wenn schon keinen Aufschrei der Bevölkerung zur Konsequenz nach sich ziehen sollte, doch schon bald in allen Tageszeitungen und zahlreichen Steckbriefen und Litfaßsäulen angeprangert worden war. Die historische Bücherverbrennung und Geiselung der Vertragshäuser und freien Pressen sollte sich jedoch nachhaltig um dieses dem Regime lästig zu werdende Problem kümmern. Heute, 3 Generationen später, wurde nur mehr selten von diesen Begebenheiten gesprochen. Der Mensch tendiert dazu, durch schlechte, negative Erlebnisse und Gedanken zum Selbstschutz zu verdrängen. Dafür leuchten die erfreulichen Dinge mit den Jahren in immer gleißenderem Licht. Dies ist ihm jedoch nicht vorzuwerfen, da er ansonsten doch sein Leben nicht zu bestreiten in der Lage wäre. Gerade heutzutage, nachdem der einfache Arbeiter erschöpft mit letzter Kraft die Türe zum trauten Heime hinter sich ins Schloss geworfen habe, müde, wenige Naturalien hinunterwürgt, um sich schon bald zu betten und neue Energie für den Tag, der da kommen möge, zu sammeln, dürfe es wohl als kein Wunder gelten, wenn sich so mancher wenigstens im Traume besserer Zeiten entsinnt. Bitte erlauben Sie meiner Pflicht, der ehrenwerten Reichsbahngesellschaft gegenüber nachzukommen und helfen Sie mit, das Erlebnis Bahnfahrt künftig noch besser und angenehmer zu gestalten. Herr S. atmete erleichtert auf, während er seine Kapuze wieder etwas zurechtzurücken suchte. Der seltsame Herr war zum Schluss gekommen, arbeite wohl für die Reichsbahnzwicker oder einem ähnlichen regimetreuen Überwachungsapparat des offiziellen Zwickernetzwerkes, jene dieser Tage es zuhaufe gab und die omnipräsente Geisel aller Reisender dieser Zeit geworden war. Natürlich wusste Herr S., dass sobald einem ein solcher Herr Fragen, ob der allgemeinen Zufriedenheit mit der Reisestelle alleine Lob und Anerkennung seinerseits die einzig zulässige Antwort sein dürfe. Jedwede Abweichung davon, jedwede Kritik, sei sie nun begründeter Natur oder nicht, würde unwillkürlich zu Nachforschungen seitens des Zwickernetzwerkes führen. Ihr Credo, die selbst erklärte Unfehlbarkeit des Reichsbahnführers zu verinnerlichen und zu propagandieren, sollte jedwede kritische Äußerung bereits im Keim ersticken. Nein, Kritik musste, koste es was es wolle, unter allen Umständen gesucht werden zu vermeiden, dachte Herr S. in diesem Moment. Ein solch verdächtiges Subjekt täte man womöglich gar für einen Querulanten oder Freireisenden halten. Stundenlanges Verhör und Folter in den sogenannten Wartezimmern wären die geläufigsten Mittel, um an die gewünschten Informationen zu gelangen. Die Zwicker täten obendrein nicht nur versuchen, an die Taten von ihm selbst, sondern auch an jene seiner Freunde und ihrer Familien heranzukommen. Allen sollte Herr S. wieder je ins Bewusstsein dringen, denen es gelingen mochte, auch nur den geringsten Verdacht nachzuweisen, in Verbindung mit einer solchen Person zu stehen, würden als gebrandmarkte Feinde des Regimes verfolgt und geahndet werden. Sie hätten ihr Leben als offizieller Reichsbahnreisender verwirkt und wären dazu verdammt, in den Untergrund zu gehen, um fortan ihre Tage als Schwarzfahrer der neuen Reichsbahn zu fristen. Schlimmstenfalls aber täte man eine solche Person auch für unabsehbare Zeit zur weiteren Befragung festsetzen. Nach der Inhaftierung und monatelanger Indoktrination in den Umerziehungslagern würde er dann als willenlose Marionette wieder freigelassen werden. Diese gebrochenen Subjekte sah man vereinzelt in den Bahnhofstoiletten oder als Schienenputzer ihrem triesten Tagewerk nachgehen. Dies alles geschehe dann selbstverständlich unter dem Vorwand bester Vorsätze. Zur Sicherheit aller Reichsreisender, aber nicht zuletzt auch zur Sicherheit des fehlgeleiteten Reisenden selbst. Die Zwicker bezeichneten solche vom rechten Gleis abgekommenen Individuen offizieller Stellungnahme nach als Entgleiste. Gutreisende, erzählt man, täten wohl, sich von ihnen fernzuhalten. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Sie ging von Sulza nach Bad Kösen und bei Schulpforta an der Bahn tat sie ihr Haupt auf Schienen legen, bis dass der Zug von Naumburg kam. Tat sie ihr Haupt auf Schienen legen, bis dass der Zug von Naumburg kam. Die Schaffner hatten's wohl gesehen und bremsten mit Gewalt.